Ein Sprecher des Außenministeriums der DIVJK veröffentlichte am 6. Oktober eine Stellungnahme im Zusammenhang damit, dass gegenwärtig die Erpressung der DIVJK durch die US-amerikanische Obama-Administration das höchste Maß erreicht. Die US-Regierung, so äußerte der Sprecher, sollte eigentlich die geänderte strategische Stellung der DIVJK und die Zeittendenz richtig einsehen und aus ihrer misslungenen Nordkorea-Politik Lehre ziehen. Aber anstattdessen verleumdet sie wagemutig die höchste Würde unserer Republik, bedroht uns militärisch unter Einsatz der strategischen Vermögen direkt in unserer Nähe und will dabei nicht verbergen, dass sie einen Umsturz des Staatssystems unserer Republik vorhat. Die Obama-Klique zwingt die souveränen Staaten dazu, die Beziehungen mit der DIVJK abzubrechen oder deren Rang herabzusetzen und bemüht sich dadurch um die Isolierung unserer Republik. Das ist ein Todeskampf des ewigen Verlierers in der politischen und militärischen Auseinandersetzung mit uns. Es ist ein allgemeines völkerrechtliches Prinzip, dass ein souveräner Staat auf keinen Fall das Objekt der Justizgewalt eines anderen Staates sein darf. Und dies ignorierend quält die US-Administration die Länder, die ihr nicht gehorchen, und wendet die sogenannten separaten und zweiten Sanktionen sowie weitere Sühnemaßnahmen an. Man kann und muss sagen, dass sie eine Schar von Banditen ist. In der UNO-Charta gibt es keinen Artikel und keinen Paragraph, in dem verankert wäre, dass der Atomtest und der Start der ballistischen Rakete eine Gefahr für Frieden und Sicherheit der Welt bedeuten würden. Aber die USA übertraten dies und fabrizierten im UN-Sicherheitsrat die Resolutionen, die der DIVJK-Atomtest und Raketenstart verbieten. So sind die Vereinigten Staaten von Amerika bereits Verbrecher gegen das Völkerrecht. Sie werden in absehbarer Zeit die schreckliche Realität erleben, dass ihre Speerspitze gegen uns umgekehrt ihre eigene Luftröhre abschneiden wird, so unterstrich der Sprecher des Außenministeriums der DIVJK.